Morning, good morning, our wonderful friends. Guten Morgen, unsere wundervollen Freunde. Okay, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Okay, Galater, Epheser, Philipper, Kolosser. We did Colossians and now we're going backwards to Philippians. Wir haben Kolosse durch und jetzt gehen wir zurück zu Philipper. We decided we will continue to go chronologically through an epistle. Wir haben beschlossen, weiter chronologisch einen der Briefe durchzugehen. And we're going to tackle the epistle of Philippians. Und nehmen nun den Philipperbrief in Angriff. It's an epistle I think is wonderful. Ich finde diesen Brief wunderbar. I mean, chapter 2 and chapter 3 are one of the deepest theological truths. Kapitel 2 und 3 beinhalten einige der tiefsten theologischen Wahrheiten. So, let's start. Fangen wir also an. Philippians 1, verse 1. Philipper 1, Vers 1. From Paul and Timothy, both of us servants of Jesus, the Anointed One. Von Paulus und Timotheus, beides Diener von Jesus, dem Gesalbten. Isn't that interesting that we call it the letter of Paul to the Philippians, but it actually isn't. Interessant, oder, dass wir es den Brief des Paulus an die Philipper nennen, obwohl das nicht stimmt. I mean, Paul himself said that he didn't write the letter alone. Paulus sagte selbst, dass er den Brief nicht alleine schrieb. So he said it's the letter of Paul and Timothy. Er sagte, dass es der Brief von Paulus und Timotheus ist. Now, we don't really know what bigger part Timothy had in the letter, but obviously Paul considered him to be part of the author. Wir wissen nicht, wie groß die Rolle von Timotheus war, aber offensichtlich betrachtete Paulus ihn auch als Autor. You know, again, this shows us the beautiful heart of Paul and should be the heart of every Christian. Das zeigt uns erneut das schöne Herz von Paulus und so sollte auch das Herz jedes Christen sein. But Paul was not the big mega apostle and everybody was underneath him. Paulus war nicht der große mega Apostel und alle anderen standen unter ihm. He never considered himself superior and you can read that throughout his letters. Er dachte nie, dass er etwas Besseres sei und das kannst du in allen seinen Briefen sehen. How my heart cries that we have apostles like this today in the church. Wie sehr schreit mein Herz, dass wir heute wieder solche Apostel in der Gemeinde haben. You know, I tell you what, when Jesus raises up apostles of the heart of Paul, we will see a major move of God in the earth. Ich sage dir, wenn Jesus Apostel nach dem Herzen Paulus erweckt, werden wir eine enorme Bewegung Gottes auf dieser Erde erleben. An apostle doesn't consider himself superior but equal to other brothers. Apostel, die sie nicht höher achten, sondern auf gleicher Stufe mit ihren Brüdern und Schwestern. Now listen, Paul calls Timothy his true son in the Lord. Hör zu, Paulus nennt Timotheus seinen wahren Sohn im Herrn. And I do believe in spiritual fatherhood. Und ich glaube an geistliche Vaterschaft. Because the Bible talks about it. Denn die Bibel spricht davon. Paul himself says, you have many teachers in Christ, but few fathers. Paulus sagt selbst, ihr habt viele Lehrer in Christus, aber nicht viele Väter. So Paul was a true spiritual father of Timothy. Paulus war also ein echter geistlicher Vater für Timotheus. Now I hope you can grasp what I'm teaching you here. Ich hoffe, du kannst ergreifen, was ich dich hier lehre. The most powerful of the apostles that lived at that time anywhere in the world. Der kraftvollste Apostel, der damals auf der ganzen Welt lebte, had a spiritual son. Hatte einen geistlichen Sohn. If you would be the spiritual son of such a powerful man of God, how would you feel? Wenn du der geistliche Sohn von so einem kraftvollen Mann Gottes wärst, wie würdest du dich fühlen? I tell you what I would feel like. Ich kann dir sagen, wie ich mich fühlen würde. I would feel amazingly honored. Ich würde mich unglaublich geehrt fühlen. But I would also have the sense of feeling that this guy is so big up there and I'm down here. Aber ich hätte auch das Gefühl, dass er irgendwo ganz weit oben ist und ich ganz weit unten bin. But you know what? Paul never gave that feeling to his spiritual son. Aber weißt du, Paulus gab seinem geistlichen Sohn niemals dieses Gefühl. Look what Paul said. Schau, was Paulus sagte. This is so, so, so beautiful. Das ist so, so, so schön. He said, both of us servants of Jesus, the Anointed One. Er sagte, wir sind beide Diener von Jesus, dem Gesalbten. See, Paul did not say, this letter is from Paul, the apostle, and Timothy is here helping me out a little bit. Paulus sagt nicht, das ist der Brief von Paulus, dem Apostel, und Timotheus ist mir ein bisschen dabei behilflich. You know, and this is actually in the original, it actually calls both of them servants of Jesus. In der Originalsprache werden tatsächlich beide als Diener Jesu bezeichnet. So, a sign of a true apostle and a true spiritual father will always be this one that we see in Paul. Das Zeichen eines wahren Apostels und eines geistlichen Vaters wird also immer das sein, was wir in Paulus aussehen. By never considering himself superior or higher in hierarchy. Dass er sich niemals als in der Hierarchie höher stehend betrachtet. Look, I am very, very, very blessed to have spiritual children. Ich bin sehr, sehr gesegnet, geistliche Kinder haben zu dürfen. But I can honestly say I do not consider myself superior to any of them. Aber ich kann ehrlich sagen, dass ich mich selbst nicht als über ihnen stehend ansehe. I have different function. Ich habe eine andere Funktion. I have a different role to fulfill. Ich habe eine andere Rolle auszufüllen. But I have a clear understanding that me and everybody together serving Jesus, we are all servants of him together. Aber ich habe ein klares Verständnis, dass wir alle zusammen Diener Jesus sind und ihm gemeinsam dienen. And this has always been the desire of Paul, we can see throughout his letters. Das war auch immer das Verlangen von Paulus, wie wir in seinen Briefen sehen können. In fact, in several epistles, he made himself lower to push the people that he worked with higher. Er stellte sich sogar in einigen Briefen unter die, mit denen er zusammenarbeitet, um sie höher zu heben. Where are these apostles in the church today? Wo sind heute in der Gemeinde solche Apostel? That don't consider themselves the big men of God, but fellow servants of their spiritual children. Die sich nicht selbst als die großen Männer Gottes betrachten, sondern als gleichrangige Diener, zusammen mit ihren geistlichen Kindern. Servants of Jesus, not servants of anybody else. Diener von Jesus, nicht von irgendjemand anderem. You see, if I am a servant of Jesus and Daniel is a servant of Jesus, then we are both servants of Jesus. Wenn ich ein Diener Jesu bin und Daniel ist auch ein Diener Jesu, dann sind wir beide Diener Jesu. The moment both of us are servants of Jesus, this doesn't even give you room for hierarchy. In dem Moment, in dem wir beide Jesu Diener sind, bleibt gar kein Raum mehr für Hierarchie. How can two servants, one consider themselves more important than the other? How? Wie kann einer von zwei Dienern sich als höher ansehen? Wie? Hey, we are both slaves, but you know, I'm the better slave than you are. Weißt du, wir sind beide Sklaven, aber ich bin ein besserer Sklave als du. Because did you know? Wusstest du? That Paul actually used a very, very special word when he called himself servants. Dass Paulus ein ganz spezielles Wort verwendete, als er sich selbst einen Sklaven nannte. Because, you know, in their culture, servants were pretty common. Denn in ihrer Kultur waren Sklaven etwas ganz Normales. And there were different types of servants. Und es gab verschiedene Arten von Sklaven. But the word that Paul here used was a very specific word of a slave. Aber das hier von Paulus verwendete Wort war für einen ganz speziellen Sklaven. But listen to this. Hört zu. There were slaves that were bought and made slaves. Es gab Sklaven, die gekauft und zu Sklaven gemacht wurden. But then, when the time came, the time of Jubilee, when the Jew had to let his slave go. Doch als das Jubeljahr kam, in dem die Juden die Sklaven freilassen mussten, some slave loved their master so much, liebten einige Sklaven ihren Herrn so sehr, that they said, I don't want to go. Dass sie nicht von ihm weg wollten. They had to pierce their ear in the door, on the doorpost. Sie mussten dann ihr Ohr am Türpfosten durchbohren lassen. This was a sign that even though the slave was now free, he chose voluntarily to be the slave of his master the rest of his life. Als Zeichen dafür, dass sie freiwillig entschieden, für den Rest ihres Lebens als Sklaven bei ihrem Herrn zu bleiben, obwohl sie hätten frei sein können. That's the word that Paul used. Dieses Wort für Sklave hat Paulus hier verwendet. So Paul basically said, if I made myself a slave of Jesus and Timothy made himself a slave of Jesus, we're both equal. Paulus sagt also im Grunde, wenn Timotheus und ich uns beide freiwillig zu Jesus Sklaven gemacht haben, sind wir auch beide gleichrangig. See you tomorrow. Bis morgen.